Ich lese den Bibeltext für die Predigt heute vor, der aus dem Römerbrief kommt, aus dem 12. Kapitel, die Verse 17 bis 21. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Hallo, mein Name ist Stefan Puß, ich bin der Leiter von Nordstern und diese Woche gab es ein 30-jähriges Jubiläum, was ganz viel mit meiner Kindheit zu tun hatte. Nämlich hatte diese Woche das Duo aus Gerd Knebel und Hanni Nachtsheimer, auch besser bekannt als Badesalz, 30-jähriges Jubiläum. Vor 30 Jahren haben sie den ersten Quatsch aufgenommen. Das ist ja so richtig Frankfurter Comedy, lange bevor es die Wochenshow und diverse andere Comedy-Fernsehsendungen gab, gab es in Frankfurt schon Badesalz. Das ist ja oft so, die Frankfurter erfinden die Dinge und die werden dann weitergetragen nach ganz Deutschland, die ganze Welt. Und vor 30 Jahren haben also Badesalz angefangen, sich über diverse Dinge lustig zu machen. Und das einer der bekanntesten Sketche von ihnen heißt... Gereizt. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber es fängt auf jeden Fall so an, dass da... Sag mal, hat es heute Nacht geregnet? Kennt es jemand? Sehe ich so aus, du Drecksack? Gereizt. Und dann geht es irgendwie... Oder einer meiner Lieblingsdinge ist, nächste Haltestelle, Mönchhofstraße. Fresse da vorne. Ja, genau. Und dieser ganze Sketch geht um eine humorvolle Aufarbeitung von einem Thema, was uns Menschen wahrscheinlich irgendwie alle betrifft. Nämlich, dass wir manchmal genervt sind, dass wir manchmal gereizt sind, dass wir manchmal so unseren Ärger haben und uns ganz schnell von irgendwas ärgern lassen. Und ich glaube, das kennt jeder. Vielleicht habt ihr diese Woche auch so Momente gehabt, wo ihr dieses Wort gereizt so dahinter hättet rufen können, hinter vielleicht euer eigenes oder anderer Leute Verhalten. So, wenn man den Kindern sagt, sie sollen ihre Zähne putzen oder ins Bett gehen und sie dann nur ausbrechen in irgendwelche, nein, ich will das gar nicht, dann hätte man eigentlich gereizt. Ja? Oder wenn man zum Chef sagt, so, hier sind die Unterlagen und er dann sagt, bring es doch da hinten rüber, da habe ich mit gar nichts zu tun. Ich habe gedacht, vielleicht ist das auch ein Tipp für die nächste Woche. Einfach mal so ganz nett hinterher gereizt ja, sagen. So wenn einem irgendjemand oft mit dem Fahrrad die irgendwo im Straßenverkehr anmacht und einen anbrüllt, mal ganz kurz gereizt. So wie bei dem, ich weiß nicht, ob das der richtige Art und Weise ist, damit umzugehen. Wahrscheinlich führt es zu noch mehr Ärger und noch mehr Zorn. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen wir begegnen, die gereizt sind. Gerade in einer Stadt, die so hektisch ist, die so voll von viel Arbeit und Stress auch ist. Das ist einer der Faktoren, die das noch viel mehr machen, dass wir gereizt sind, dass wir uns ärgern, dass wir vielleicht auch dann, wenn es noch richtig schlimmer wird, richtig wütend werden können. Und es ist echt eine Herausforderung, mit dieser Sache umzugehen. Eine Figur, die so ziemlich das am intensivsten verkörpert, ist der Hulk. Wir sind ja in unserer Superheldenreihe, das heißt, wir gehen verschiedene Superhelden durch. Wir hatten schon Iron Man und Batman und solche Charaktere und jeder dieser Charaktere steht, so glaube ich, für bestimmte Dinge, die uns Menschen auch bewegen. Also wir haben das zum Beispiel letzte Woche gesehen bei Wonder Woman, da ging es um die Sehnsucht nach Schönheit und wie wir Menschen alle uns nach Schönheit sehen, so wie Wonder Woman und wie wir damit umgehen und wo wir wirklich Schönheit finden. Und ich glaube, dass das Thema von Hulk auch ein total relevantes Thema ist. Es ist natürlich so, wie alle Superhelden irgendwie überzeichnet. Keiner von uns wird jetzt wirklich zu einem grünen Monster, wenn der Chef einem eine Kiste Akten auf den Tisch stellt und sagt, so, jetzt bitte bearbeiten Sie das. Aber vielleicht zumindest innerlich. Also so diese Verwandlung von dem netten Typen, der ganz ruhig ist, hin zu jemandem, der am liebsten zumindest manchmal so ein bisschen auf den Tisch hauen würde. Oder wie man sogar sprichwörtlich so sagt, und das passt ganz gut zu dem Hulk, aus der Haut fahren würde. Ich glaube, das kennt doch irgendwie jeder. Natürlich bei den anderen nur. Ja, also wir selber nicht. Also man kennt das von anderen Menschen. Wir uns passiert sowas wahrscheinlich nie. Wir sind da ganz ruhig und gelassen. Aber zumindest könnte man drüber nachdenken, wie kann man damit umgehen? Also wie können wir etwas finden, was uns dabei hilft? Weil ich glaube, das ist ja ein Problem, was nicht nur im Persönlichen auftaucht, wo wir dann vielleicht zornig werden oder wütend oder so, sondern das ist ja eigentlich sogar ein ganz globales Thema, wo ganze Nationen aufeinander wütend sind und zornig sind und sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und eigentlich ist so ein Kreislauf von Rache kommt, wo Menschen sich eben gegenseitig nicht versöhnen können und nicht in Frieden und Ruhe nebeneinander leben können, sondern da passieren diese ganzen Dinge immer hin und her. Ne? Weil der eine mir das getan hat, tue ich ihm das und dann direkt seiner ganzen Familie und dann seinem ganzen Volk. Und bei Hulk oder bei Badesalz ist das noch ganz lustig. Und vielleicht manche Situationen, über die wir so erleben, wo wir gereizt sind, die sind vielleicht noch zum Schmunzeln. Aber ich nehme an, jeder von uns kennt sogar Situationen, wo es im Persönlichen oder zumindest im globalen Zusammenhang gar nicht mehr so lustig ist. Wo aus Wut Rache wird und wo aus Rache richtiger Zorn wird, den man dann auf jemand anders hat oder auf eine ganze Gruppe und dann geht es los. Und ich glaube, dass diese Figur Hulk da eine ganz interessante Karikatur eigentlich von uns Menschen ist, wie wir manchmal so aus der Haut fahren. Dieser Hulk ist erfunden worden von Stan Lee, dem bekannten Marvel-Zeichner und Schreiber, 1962 immerhin schon ein bisschen älter der Kerl. Und seitdem ist er relativ berühmt. Es gibt mittlerweile sogar 2 Hollywood-Filme, die sich mit ihm beschäftigen. Und die Geschichte von dem Hulk geht ungefähr so. Er war ein bekannter Nuklearforscher, der an so Reaktoren und sowas alles rumgeforscht hat. Irgendwann ist bei irgendeiner Forschung irgendwas schiefgegangen und er ist in seinem Labor einer viel zu hohen Dosis Gammastrahlung ausgesetzt worden. Und das hat seine DNA so verändert, dass jedes Mal, wenn sein Puls zu hoch wird und jedes Mal, wenn er sich zu sehr aufregt, wenn er zu sehr in Rage kommt, wenn man ihn so richtig ärgert, dass dann er nicht mehr ein normaler Mensch bleibt, der mal auf den Tisch haut, sondern dass eben so dieses, dass sich irgendwie alles an ihm verändert, ne, und er dann auf einmal zu so einem Monster wird, was ganz grün wird, verwandelt sich dann, alles wird grün und er sieht dann auch nur noch rot, könnte man sagen, und dann wird es ganz problematisch. Und dann tut er Dinge, die, wo er zwar irgendwie noch merkt, ich will da jetzt was gegen unternehmen, er ärgert sich darüber und kämpft dann gegen irgendjemanden oder unternimmt was, aber wo er dann sogar selber sagt, also da bin ich nicht mehr so ganz Herr meiner Dinge. Und ich glaube, das ist so ganz typisch für Situationen, wo wir vielleicht selber reingeraten, wo wir auch aus der Haut fahren, wo wir selber merken, so das Maß ist voll und jetzt reicht's wirklich und jetzt hau ich auf den Tisch oder jetzt zumindest innerlich möchte ich das gerne tun. Was hat das mit Kirche oder mit Gottesdienst sogar zu tun? Warum reden wir über sowas im Gottesdienst? Ich glaube, dass dieser Hulk und dass das, wofür er steht, ein ganz wichtiges Thema in unserem Leben ist. Dass das im Großen oder Kleinen mit uns allen ständig passiert. Und man könnte ja zumindest mal die Frage stellen, hat das, worum es im christlichen Glauben geht, mit dieser Herausforderung, in der wir vielleicht sogar täglich stehen, etwas zu tun? Können wir irgendwo im Glauben etwas finden, was uns dabei hilft? Und ich glaube, ganz, ganz viel. Ich möchte 3 Punkte machen, die mit diesem Text, der eben vorgelesen worden ist, in dem es nämlich auch ganz viel um dieses Thema geht, machen. 3 Punkte. Erstens, die Falle der Wut. Zweitens, die Sehnsucht nach Ruhe. Und drittens, die göttliche Vergeltung. Also, die Falle der Wut, die Sehnsucht nach Ruhe und göttliche Vergeltung. Erstens, die Falle der Wut. Wenn ihr wollt, guckt bitte gerne mit in den Text rein. Da geht es nämlich richtig um dieses Thema. In Vers 17 direkt das erste Wort, da geht es um Vergelten oder in Vers 19 um Rache und um Zorn und um solche Dinge. Und dieses ganze Thema Wut, Rache, Vergeltung, das kommt ziemlich oft in der Bibel vor. Manchmal als Geschichten, manchmal als Lehrtexte. Und eigentlich könnte man sagen, geht es darum, seit Anfang an, schon auf den ersten Seiten der Bibel, wo es noch nach der biblischen Geschichte gar nicht so viele Menschen gab, direkt in dem ersten Buch, im vierten Kapitel, geht es darum, dass die ersten beiden Brüder, die es auf dieser Welt gab, die beiden Söhne von den ersten Menschen, nämlich Kain und Abel, sich irgendwie auch nicht so richtig verstanden haben. Und einer von denen, das steht dann in Kapitel 4, Vers 5, steht dann, da wurde Kain sehr wütend und sein Blick senkte sich finster und er schlug seinen Bruder Abel tot. Ja, okay, das ist schon eine richtig krasse Reaktion, aber auch da geht es schon, also eigentlich irgendwie scheint das von Anfang an so zu sein, dass das ein Thema ist, was mit uns Menschen fast von Beginn an so da ist und wo dieses gereizt, könnte man als Überschrift über die Geschichte von Kain und Abel stellen. Irgendwie hat er den geärgert, sein Bruder, und dann gab es irgendwie Zwistigkeiten und das Ganze hat sich so hoch gesteigert, dass er sogar aus der Haut gefahren ist und dann sogar bis zum Äußersten gegangen ist, nämlich seinen Bruder getötet hat. Es scheint so, als sei die Geschichte von Hulk und seinem Unfall eine Beschreibung von uns Menschen. Nämlich, dass irgendwie am Anfang von uns Menschen auch sowas passiert ist, wo irgendwie so ein Unfall passiert ist und wo unsere DNA sich verändert zu haben scheint, dahin, dass nicht nur eine Überdosis Gammastrahlung da war, sondern irgendwie eine Überdosis Egoismus. Und jedes Mal, wenn jemand uns in Frage stellt, uns ärgert, dann kommt es vielleicht nicht grün raus, aber dann kommt irgendwas raus und macht etwas mit uns, wo wir manchmal hinterher denken, ja, okay, das war wahrscheinlich jetzt auch nicht so gut und ich habe wahrscheinlich mehr verletzt als irgendwas Hilfreiches getan und es war nicht in Ordnung, war blöd. Und es hat viele Menschen oder zumindest manche vielleicht verletzt. Woran liegt das? Warum schaffen wir das nicht, uns da irgendwie zu beherrschen? Ich glaube, man könnte das so beschreiben wie so ein Glas. Es gibt ja dieses Sprichwort, wo dann steht, es ist jetzt, das Fass läuft über. Das Fass läuft über. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. So fühlt sich das manchmal an, auch bei ihm so. Ne? Also bei Hulk ist es so, wenn man ihn so ein bisschen ärgert, dann kann er das noch ganz gut abhaben. Aber wenn man noch ein bisschen mehr ärgert, dann merkt man, und irgendwann, wenn es dann zu viel ist, ne, dann gibt es hier oben so diesen Moment, wo er dann einfach, wo er nicht mehr anders kann, wo er sich nicht mehr beherrschen kann und wo er irgendwie dann es aus ihm rausbricht. Vielleicht ist es bei uns nicht ganz so krass wie da, aber ich glaube, das kennt jeder doch irgendwie von uns, oder? So dieses, wenn man, jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwie so ein paar Themen oder so ein paar Momente, wo wir selbst, wenn wir am Tag mit dem richtigen Bein aufgestanden sind, wenn man das oft genug mit uns macht, ne, dann steigert sich das so langsam und manche von uns, bei denen ist vielleicht der Spielraum noch ein bisschen größer, manche ein bisschen kleiner, aber irgendwie scheint es so zu sein, dass wenn man uns lange genug piekst und ärgert, ne, dann kommt irgendwas gereizt, ja, dann kommt es irgendwie raus und dann läuft das Fass über, dann ist das Maß voll. Also unsere Sprichwörter kommen auch daher. Dann ist das Maß voll, dann ist es der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Dann fahren wir aus der Haut. Vielleicht nicht ganz so unbeherrscht wie der Hulk, aber doch irgendwie, und vielleicht auch nicht so unbedingt mit den Folgen, die das bei Kain hatte, aber doch irgendwie geht es um diese Themen, dass wir dann es nicht mehr ertragen wollen und dann doch mal was sagen wollen. Und jetzt ist echt los. Und dann könnte man hinterher immer oben drüber schreiben, gereizt. Es gibt verschiedene Persönlichkeitstests, die darauf sogar eingehen, die dann sogar sagen, es gibt in unserer Persönlichkeit so etwas, ein Normalverhalten, wo wir normal drin sind, wenn unsere Bedürfnisse befriedigt sind, aber wenn unsere Bedürfnisse nach Liebe, nach Ruhe, nach all diesen Bedürfnissen, die wir so haben, wenn sie nicht gestillt sind, dann kommen wir ins Stressverhalten. Dann gibt es so eine zweite Version von uns, die dann ganz schwierig wird. Das ist dann fast wie so eine zweite Persönlichkeit, die rausbricht und die dann, dann kann aus dem ruhigsten Mitarbeiter auf einmal der cholerischste Typ werden. Und das ist wahrscheinlich, wenn er gereizt ist, wenn genau so etwas passiert. Aber warum schaffen wir das nicht oder wie könnte man das schaffen, in so einer Situation denn nicht aus der Haut zu fahren? Weil meistens ist es ja hinterher so, dass man ja doch irgendwie, wie Hulk das hinterher dann sagt, also dieser Hulk, bei dem ist das so, irgendwann beruhigt er sich wieder, das dauert dann so eine Zeit lang und dann in der Zeit schlägt er alles kurz und klein und irgendwann verzieht er sich irgendwo eine Ecke und dann schrumpft er wieder auf sein Normal und die grüne Farbe geht weg und dann ist er wieder der Bruce Banner, der vorher war. Genau, Bruce Banner ist sein eigentlicher Name und dann schrumpft er wieder zusammen und hinterher kann er sich nur so halb dran erinnern, was er alles gemacht hat. Meistens erfährt er davon in den Nachrichten. Und dann ärgert er sich. Dann sitzt er irgendwo und hat eine tiefe Depression und eigentlich eine Sehnsucht. Ich glaube, dass hinter diesem Drang oder dieser Persönlichkeitsebene von uns, die manchmal rausbricht, auch eine tiefe Sehnsucht steckt. Punkt 2, Sehnsucht nach Ruhe. Er versucht sogar, dieser Bruce Banner, weil er ja Forscher ist, irgendwie daran zu arbeiten, dass das wieder weggeht. Also er versucht irgendwie, sich immer durch sein Blut, das entnimmt er irgendwie und macht dann damit Forschung und versucht, dass das wieder weggeht, weil er will das nicht mehr. Er will das nicht haben, dass wenn Leute ihn so ärgern, dass es dann aus ihm rausbricht. Und ich glaube, das ist auch genau das Gleiche, was hier in dem Text beschrieben ist. Wenn ihr mal reinguckt in Vers 18, da schreibt Paulus ja, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, dann lebt mit allen Menschen in Frieden. Das ist doch eigentlich viel besser, würde man sagen. Viel besser als Vergeltung zu üben und sich zu rächen. Also das wäre doch viel besser, wenn die Welt so leben würde, wie Vers 18 beschrieben ist. Nicht wie bei Hulk oder wie mit Vers 19, rächt euch nicht. Oder in Vers 20 und 21 ist es auch beschrieben. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm sogar zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn dann zutiefst beschämen. Und deshalb lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Warum? Also es wäre doch eigentlich toll, wenn wir in einer Welt leben werden, wenn wir mit lauter Mitarbeitern bei uns im Büro zusammen wären, wenn wir in einer Familie leben würden, wo alle anderen immer so auf uns reagieren würden, oder? Also wo wir, selbst wenn wir manchmal ausrasten, die anderen nicht zurück ausrasten würden. Wenn wir mal grün werden, die anderen cool bleiben. Wenn wir, wenn bei uns das Maß voll ist, wenn bei uns hier oben das angekommen ist, wenn die anderen so wären, wenn sie uns mit Gutem, mit Liebe dann zurückholen würden. Aber so ist die Welt nicht. Wir müssen nur die Nachrichten angucken, dann sehen wir, dass die Welt so nicht ist. Aber wie können wir denn damit umgehen lernen, wenn sowas passiert, bei uns selber? Meine Tochter Laura, die hat das früher im Kindergarten, haben die so ein Wutkissen genäht. Ich hätte das gerne mitgebracht, sie hat das nicht mehr. Wir haben es irgendwie verloren oder heute nicht gefunden. Und interessanterweise war das sogar grün. Kannst du dich noch erinnern? Genau. Und dieses Wutkissen habt ihr gebaut, um quasi da so, wenn man wütend ist, war das so die Idee, dann kann man zu diesem Wutkissen hingehen und kann da mal so richtig draufhauen. Und dann kann man so ein bisschen die Wut rauslassen. Und das ist ja genau das, was bei Hulk dann noch viel stärker passiert und was bei uns auch manchmal passiert, wenn eben hier oben so diese Grenze überschritten ist, dann kommt es irgendwie raus. Und das stimmt auch. Manchmal ist das sogar richtig gut, wenn man mal irgendwo hingeht und sich kurz abreagiert, wenn man mal irgendwo in den leeren Raum geht und mal schreit oder so. Das ist in dem Moment vielleicht auch so eine Art ganz interessantes Ventil, aber es löst dieses tiefere Problem nicht. Es löst nicht so diese Grundgereiztheit, die wir oft haben. Dieses, was schon längst da ist. Es hilft vielleicht, wieder hier runterzukommen, aber es hilft oft nicht, um wirklich mit dem Thema klarzukommen, um irgendwie zu jemandem zu werden, der nicht so ist. Es scheint so, dass wir irgendwo hin müssen mit unserer Wut, mit unserem Ärger, dass wir es irgendwo rauslassen müssen, dass es irgendwo ein Ziel braucht, wo es sich dann abreagieren kann. Dritter Punkt, göttliche Vergeltung. Am Ende von diesem Film, den neuesten Hulk-Film, passiert es dann tatsächlich, dass dieser Wissenschaftler Bruce Banner einen anderen kennenlernt, Mr. Blue, und der angeblich ein Gegenmittel gefunden hat, das dazu führt, dass er nie wieder diesen Wutausbruch hat. Wäre es nicht genial, wenn es sowas gäbe, wenn es für unsere echte Wut, jetzt nicht für den Hulk, der ist Fiktion, aber für die Realität irgendetwas gäbe, wo wir was dagegen wirken könnte, dass wir oder dass Menschen dass wir so wütend werden und unseren Ärger rauslassen? Wäre es nicht genial, wenn es sowas gäbe? Ich glaube, es gibt Hoffnung, die steckt hier im Text. Vers 19 steht, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Also, was meint Paulus hiermit? Ich glaube, die Idee von Paulus ist folgende. Wenn wir uns selbst vorstellen, wie wir so ganz ärgerlich und zornig da so gerade sind in unserem Leben, durch irgendwas gereizt sind, sagt Paulus, dann schlag nicht zurück, sondern denk daran in Richtung Zukunft. Denn dort, sagt er, dort wird es etwas geben, nämlich ein Gericht oder eine Rechtsprechung, ein Moment, wo Gott selbst das tun wird. Und der, das steht dann hier, sagt, ich werde selbst dieses Gerechtigkeit wiederherstellen schaffen. Im christlichen Glauben gibt es so diese Idee, das christliche Weltbild sieht den Menschen als ein Wesen, was hier lebt, aber was eine Zukunft hat, was nicht ausgeht. Das Licht geht nicht einfach aus, wenn wir sterben, sondern es geht da weiter. Und ein Teil dieser Vorstellung ist, dass es dort einen Moment geben wird, wo Menschen vor Gott stehen und Gerechtigkeit passiert. Das heißt, dass Gott sagen wird, wo ist hier Gerechtigkeit geschehen in deinem Leben? Dann empfange Lohn. Und wo es Ungerechtigkeit passiert, dann gibt es ein entsprechendes Urteil. Und die Idee, die Paulus hier hat, ist, sagt, wenn ihr euch das bewusst macht, dass Gott so ist, und das ist jetzt nicht so diese Idee von einem Gott, der am Ende ein rächendes Monster ist und selber grün wird und die Menschen am liebsten alle zerstören will. Nein, aber es ist ein Moment der Gerechtigkeit, wo alles, was Unrecht ist, Unrecht war, ans Licht kommt und entsprechend beurteilt werden wird. Und Gott wird ein entsprechendes Urteil treffen. Das heißt, wenn mir Unrecht widerfährt, dann muss ich nicht mehr zurückschlagen selber. Quasi, ich muss nicht für Gerechtigkeit sorgen, sondern ich kann sagen, das macht jemand anders für mich. Ich muss das nicht machen. Auf dieser Idee des christlichen Glaubens basiert eigentlich in der westlichen Welt die Vorstellung eines Rechtsstaates. Es ist nämlich die Idee, dass wir nicht selber Hand anlegen müssen, damit Gerechtigkeit widerfährt. Das heißt, wir müssen nicht selber Rache üben, sondern wir überlassen das jemand anderem. Und in dem Falle ist die Idee in unserer christlich-europäisch-westlichen Welt, dass wir das eigentlich Gott überlassen und Gott dem Staat das Recht gegeben hat, auch Recht zu sprechen. Also der Staat im Prinzip Stellvertreter Gottes ist. So kommt zumindest die Idee eines Rechtsstaates ursprünglich zustande. Dass wir nicht selber Recht schaffen, rächen, sondern dass das jemand anders für uns macht. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Wenn wir drohen, aus der Haut zu fahren, dann können wir wissen, du musst nicht selber das tun. Es wird eines Tages, wenn du es nicht selber machst, es wird eines Tages jemand anders, der noch viel gerechter ist als du und der eben nicht grün wird, wenn er zornig wird, der wird Gerechtigkeit wiederherstellen. Weil der, nämlich Gott, in seine Gericht nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch Liebe mit einbaut und der einen gerechten Zorn üben kann. Aber das ist nicht alles, sondern es gibt noch eine zweite Perspektive, die für uns wichtig sein ist, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir das loswerden? Wie können wir in so einem Moment nicht wütend und zornig werden? Wir können nämlich nicht nur nach vorne gucken, dass Gott richtet, sodass wir nicht mehr selber richten müssen. Wenn das das Einzige wäre, dann wäre es auch nicht besser, ne? Dann würde man nämlich eigentlich nur denken, oh, du Blödmann, du hast mich so gereizt, so geärgert. Okay, ich schlag nicht zurück, aber du kriegst hinterher von Gott auf die Fresse. Das ist auch nicht wirklich viel besser, oder? Weil dann hat man immer noch in seinem Herzen so diese Ärgerei und dann ist man halt nur innen drin grün. Ja. Hilft auch nicht. Ich glaube, es hilft schon ein bisschen, aber es ist nicht alles. Es muss noch mit einer zweiten Idee zusammenkommen und das ist die andere Richtung. Das ist die Blickrichtung Richtung Vergangenheit. Nämlich dahin, dass Gott nicht nur eines Tages richten wird, sondern sogar, dass er vor langer Zeit schon gerichtet hat. Und das ist der Moment, wo Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist als Sohn Gottes und für uns gerichtet wurde. Und das ist nicht die Idee, dass wir jemanden sagen, du kriegst es irgendwann ab, sondern das ist die Idee, eigentlich hätten wir es alle verdient, aber Gott war schon mal auf dieser Erde, nicht um zu richten, sondern um gnädig zu sein. Das ist die entscheidende Idee hier. Und dann kann ich nicht nur wissen, ich muss nicht mehr richten, also er wird richten, deshalb muss ich nicht mehr richten, sondern ich kann sogar wissen, er war mir gnädig und deshalb kann ich gnädig sein. Er hat etwas für mich getan, wo ich jetzt so mit anderen umgehen kann. Warum führt der Glaube an einen richtenden Gott denn zu mehr Frieden auf dieser Erde, könnte man fragen. Warum bringt der Glaube an diesen Gott etwas in unserer Welt, egal ob jetzt privat oder global, in der es so viel eben Zorn und Ärger gibt? Es gibt eine interessante Person, Miroslav Volf, ein Professor in Yale, der selber als Kind im Balkankrieg gelebt hat und miterlebt hat, wie seine Eltern dort getötet worden sind von den gegnerischen Soldaten. Und er hat sich viel Gedanken gemacht um dieses ganze Thema Versöhnung, Rache, Wut und wie er selber damit umgeht. Wie kann er selber damit umgehen, dass er anderen Menschen vergeben will, dass er eigentlich diese Gefühle hat, dass er gern zurückschlagen möchte, aber es wie kann er damit klarkommen? Und er schreibt Folgendes. Ein Gott, der nicht über Ungerechtigkeit und Betrug zornig wäre und nicht eines Tages der Gewalt ein Ende bereiten würde, wäre es nicht wert, angebetet zu werden. Die einzige Möglichkeit, jeden Einsatz von Gewalt durch uns Menschen zu ächten, besteht darin, darauf zu bestehen, dass Gewalt nur dann legitim ist, wenn sie von Gott kommt. Wenn ich nicht glaube, dass es einen Gott gibt, der einmal vollkommen Recht schaffen wird, dann werde ich das Schwert in die Hand nehmen und ich lande im endlosen Strudel von Vergeltung. Die Kraft, das Schwert stecken zu lassen und nicht zurückzuschlagen, habe ich nur, wenn ich gewiss bin, dass Gott selber für vollkommene Gerechtigkeit sorgen wird. Ich glaube, dass er Recht hat. Dass es so ist, dass wir, wenn wir wissen, dass Gott eines Tages für Recht schaffen wird und dass er längst uns gnädig gewesen ist, dass wir dann Kraft finden können, eben nicht gereizt zurückzureagieren, nicht aus der Haut zu fahren. Es mag vielleicht Momente geben, wo wir mal ein Wutkissen brauchen oder einen Moment, wo wir mal, keine Ahnung, wogegen treten, das kann sein. Aber so diese tiefe innere Ruhe, nach der sich dieser Hulk auch sehnt, wo er eigentlich von frei werden will, von seiner eigenen Eigenschaft, dass das immer wieder mal passiert in ihm, die, glaube ich, können wir nur damit heilen, dass wir diese beiden Dinge sehen, dass wir uns in diese Perspektive zwischen dem Gericht Gottes am Kreuz für uns und dem Gericht Gottes am Ende der Gerechtigkeit der ganzen Welt stellen. Und dann, glaube ich, kann ich auch einem Kollegen oder Familienmitglied oder Verkehrsteilnehmer oder wie auch immer, der mich reizt, ne, der nächste Stelle Mönch auf Stahlisse brüllt, kann ich gelassen reagieren. Selbst wenn es vielleicht schon der 5. an einem Tag ist. Was würde Jesus zu Hulk sagen? Angenommen, es gäbe einen 3. Film und in diesem Film würde das gleiche Muster wie immer passieren. Dieser Hulk würde irgendwie gereizt werden von seinen Leuten, die das so gerne mögen, wenn er grün wird. Und dann würde er anfangen, um sich zu schlagen, irgendwann wieder zu sich kommen, aufwachen und sich umdrehen und da stände Jesus Christus vor ihm. Was würde er sagen? Was würde Jesus Hulk oder was würde Jesus uns Menschen, die wir oft so sind wie Hulk, denn sagen? Ich glaube, er würde Folgendes sagen. Er würde sagen, du suchst ein Heilmittel gegen deine Wut. Du willst es nicht mehr, diese ganze Sehnsucht nach Vergeltung, dieses Zurückschlagen, dieses sich gegenseitig nur noch mehr verletzen. Du willst das aufhören? Dann komm zu mir, denn ich schlag nicht zurück. Ich habe längst nicht zurückgeschlagen. Ich habe mich schlagen lassen für dich. Du suchst das Ende des Zorns? Dann komm zu mir. Ich habe allen Zorn, ja sogar den Zorn Gottes auf mich genommen. Und ich habe stellvertretend dafür gelitten, für den Zorn, den du empfindest. Komm zu mir. Du strebst nach Gerechtigkeit und willst nicht zugucken, wie Unrecht passiert? Dann komm zu mir. Ich werde am Ende aller Zeiten derjenige selbst sein, der die Welt richten wird und Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Du sehnst dich nach Ruhe und Frieden? Dann suchst du mich. Denn ich bin Ruhe und Frieden. Wir glauben daran, dass Jesus Christus was er am Kreuz getan hat, die Botschaft der Gnade jeden Menschen und jede Situation verändern kann. Hin zu Ruhe und Frieden und mehr Liebe. Weg von Wut und Zorn und grün werden. Ich möchte euch einen kurzen Moment der Stille gönnen, in dem ihr überlegen könnt, wo sind vielleicht Situationen gewesen oder sind immer wieder Momente, wo sind vielleicht sogar Personen, bei denen das mir oft passiert, wo ich so dieses merke, ich komme an meine Grenze. Und ich möchte euch ermutigen, das mal einen Moment lang zu überlegen, was, wo sind diese Dinge? Und ich möchte euch dann einladen, ich möchte dann euch zum Ende einen Vers von Jesus zusprechen und gemeinsam beten. Also nehmt euch einen Moment und überlegt, wo ist das vielleicht sogar in meinem Leben? Jesus Christus spricht zu euch: Kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Vater, ich danke dir, dass du uns Menschen kennst. Und du hast deinen Sohn auf diese Welt gesandt und er hat mitten unter uns gelebt. Du weißt ganz genau, was in unseren Herzen vor sich geht. Und du siehst, wie das manchmal so ist, wenn uns der Kragen platzt oder wenn wir innerlich merken, das Maß ist bald voll. Du siehst, wie wir dann oft denken, es sei richtig und gerecht, wenn wir das rauslassen und die anderen es spüren lassen. Und vielleicht werden wir nicht grün, aber irgendwie passiert etwas mit uns, wo wir hinterher vielleicht sogar sagen würden, das war gar nicht so schlau. Und du siehst, wie in unserer Welt diese Spirale von Verletzen, verletzt werden, von Zurückschlagen, von Rache, von Wut, von Zorn irgendwie kein Ende zu haben scheint. Und ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast auf diese Welt, um dem ganzen Zorn, dem ganzen Wut ein Ende zu machen. Nicht dadurch, dass du dann mal so richtig auf den Tisch gehauen hast, sondern dadurch, dass du dich hast schlagen lassen, dass du das auf dich genommen hast. Und dass wir wissen dürfen, du warst uns gnädig, gnädiger als hier ein Mensch sein kann. Und deshalb können wir gnädig sein. Und wir wissen dürfen, du wirst eines Tages Gerechtigkeit herstellen. Und deshalb müssen wir es nicht mehr selber tun. Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass diese Botschaft unser Herz irgendwie mehr befreit von unserem Kampf mit Wut, Ärger und all diesen Dingen. Bitte dich, dass du uns gnädig bist. In Jesu Namen. Amen.